Bizarrer Beifall statt roter Karte. Der Versuch einer Gruppe von unzufriedenen Labour-Abgeordneten, Gordon Brown, zu stürzen, scheint gescheitert. Jedenfalls hat der Premierminister eine Vertrauensabstimmung verhindern können, als er sich am Abend seiner Unterhausfraktion gestellt hat. That meeting went fantastically well. The plot is dead and buried. Das sei fantastisch gut gelaufen, der Aufstand sei jetzt tot und begraben, so Geraldine Smith, eine Vertraute Gordon Browns. Seine Kritiker in der Fraktion haben die 72 Unterschriften, die notwendig gewesen wären, um eine Abstimmung über den Labour- und Regierungschef zu erzwingen, offenbar bei weitem nicht erreicht. So sollen auch nur 3 oder 4 Abgeordnete Brown direkt aufgefordert haben, zurückzutreten, unter ihnen Tom Harris. The mood of the meeting was, as I expected, to be very much pro-Gordon. He got his standing ovation when he came in. Die Stimmung bei diesem Treffen war, wie ich das erwartet habe, sehr Brown-freundlich. Er hat schon Standing Ovations bekommen, als er erschienen ist. Ich habe ihm trotzdem gesagt, dass wir mit ihm die nächste Wahl verlieren werden. Und dass Gordon und seine Anhänger nun nach nur 15% bei der Europawahl sagen, alles ist in Ordnung, wenn wir nur Einigkeit zeigen, das kann ich offen gesagt nicht nachvollziehen. For Gordon and his supporters to suggest that after winning 15% that everything is fine and the only thing we have to worry about is unity, frankly, is baffling. Die Labour-Partei hat nicht nur bei den Kommunal- und Europawahlen katastrophal abgeschnitten. Laut Umfragen ist Gordon Brown inzwischen der unbeliebteste Premierminister aller Zeiten. Der Spesenskandal belastet das Kabinett. Die Forderungen nach einer Neuwahl lehnt die Regierung aber ab. Seit gestern Abend nun auch mit Verweis auf die Labour-Fraktion. There is a determination to back our leader. There is full support for him there in the parliamentary Labour Party. Die Labour-Partei sei entschlossen, ihren Chef zu unterstützen. Er habe die volle Unterstützung der Unterhausfraktion, so Schulminister Ed Balls. Laut Umfragen allerdings sind auch fast 2/3 der Labour-Mitglieder und Anhänger dagegen, mit Gordon Brown noch in die nächste Wahl zu ziehen. Für Alex Hilton, den Herausgeber des parteinahen Internetdienstes Labour Home, war die Fraktionssitzung deshalb auch eine Witzveranstaltung. It all smacks of a bit of farce, frankly. This is a time when we've achieved 15% in a national poll, and it's not the time when you'd expect. Das hat doch offen gesagt etwas von einer Farce. In einem Moment, in der wir bei einer landesweiten Wahl nur 15% erreichen, ist eine solche Cheerleader-Veranstaltung doch das Letzte. Das ist doch lächerlich. Gordon sollte das Land vernünftig regieren und nicht den Regierungsapparat dafür einsetzen, Labour-Abgeordnete anzurufen und Beifall zu organisieren. Das ist Unsinn. Run the country properly, not spending government resources on ringing around Labour MPs so you can get a cheer. That's nonsense. Kritik, die sich auch in den Londoner Medien widerspiegelt. Feiglinge, die Abgeordneten haben gekniffen, titelt heute der Daily Express. Der Guardian wie die Times halten den von seiner Fraktion gefeierten Gordon Brown dennoch für handlungsunfähig. Kein Führer, keine Ideen. Und die Sun vergleicht den Premierminister mit einem Toten, mit einem ausgestopften Papagei. Er steht noch da, hat aber nichts mehr zu melden.